kein Mac, die flambiert, bitte. Ein Mac, die flambiert, bitte. Ein Mac, die flambiert, bitte. Die flambiert bitte. Ein Mac, die flambiert, bitte. Lecker! Mac, die von allen begehrt. Alter, was hieß denn das für ein Dreck, Make the deep, make the deep, make the deep, make the deep.